Ah ja, geht ja schon, die Leitungen sind ja hier alle richtig busy, siehst du mal. Hast doch noch ein paar Fans hier auf der Welt, hä? Ah ja, klar. Ist auch schwer durchzukommen, ich meine, ne? Wir haben ja hier 1,5 Millionen Senderreichweite, so. Gucken wir mal, wer als nächstes anruft hier irgendwie. Mhm. Ja, hier wichtig, First Age. Ja, hallo? Hallo, ist da das Fan-Telefon? Ja. Richtig? Ja. Ist das der First Age von Smash? Ja. Ei, Gude hier, ich hab jetzt schon stundenlang probiert, hier durchzukommen, echt. Ich weiß gar nicht mehr, was hier. Aber jetzt bin ich halt glücklich. Hier, ich wollte immer mal, weißt du, hier, ich wollte mal mit dir reden, weißt du? Ja. Weil ich hab hier echt alle deine Platte daheim, gell? Ja. Und so, aber die Bassdrum, weißt du, die gefällt mir noch nicht, ne? Ich mein, echt, also die kickt nicht. Ja. Also ich wüsste ganz genau, wie ich alles remixen könnte, gell? Wie ich könnte das remixen machen, Alter? Ich weiß nicht, gell? Ich wollte jetzt nur mal sagen, vielleicht können wir uns mal treffen und dann vielleicht kann ich mal einen Remix machen, weißt du? Ich weiß genau, wie ich das machen werde. Ja. Ganz genau, weißt du? Ja, wie willst du das denn machen? Ah ja, ich meine, das ist ein bisschen schlecht am Telefon, so, weißt du, halt die Kickdrum und alles ein bisschen wechseln, gell? Und dann halt, mal gucken so. Ich meine, müssen wir sich halt mal treffen, vielleicht kann man sich mal zusammensetzen auf dem Shop und so. Und dann komm ich mal, oder du kommst mal rüber, gell, und dann checken wir mal halt so. Weil ich meine, die Lieder gehen ab, aber das Geld ist echt scheiße, so, weißt du. Ich meine, das ist ja alles, weißt du auch nicht, gell. Was ist denn jetzt hier? Ah ja, ich meine, wenn du da was gute Ideen hast, ja, ich bin immer bereit, mit anderen Leuten zu arbeiten. Am besten, du kommst einfach mal bei uns ins Studio vorbei, ja. Stellst dich an, ja. Lassen ich stell mich an, was meinst du damit? Ja. Da noch mehr Leute, die Remix machen wollen. Na, das ist eine ganze Menge, ja. Echt? Schon. Wer ist denn da schon? Ich kenne ja auch alle, gell? Ich meine, ich habe noch kein Blatt gemacht, ne? Ja, klar, aber das Problem ist bei uns im Studio, wir haben einen riesengroßen Hinterhof, ja. Und da haben sie schon ein Zelt aufgeschlagen, ja, weil das so lange dauert, bis die mal hier reinkommen. Ach komm, was du jetzt sagst, Alter. Ich weiß ja gar nichts. Am besten, du kommst mal vorbei, nimmst ein Zelt mit, ja. Ja, du bist direkt an der Konstablerwache in Frankfurt, gell? Ja, das ist ja in deiner Nähe. Kommst du dann direkt und schlägst am besten ein Zelt an der Konstabler auf und stellst dich halt mal an Wahnsinn. Ich komm ja aus Oppau, gell? Ludwigshafen. Ah ja, kommst du mal vorbei, ja, dann weißt du Bescheid. Ich danke dir, gell? Mach's gut. Ja, ich hab noch. Okay, ciao.